Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema aktive Hobbys. 1. Was verstehen Sie unter Hobby? Wenn man hart arbeitet, studiert oder lernt, braucht man einen Ausgleich zur Tagesarbeit, um sich zu entspannen. Hobby ist eine freiwillig gewählte Freizeitbeschäftigung. Dabei spielen Leidenschaft, Interesse und Freude immer eine große Rolle. Egal wie beschäftigt jemand ist, es ist wichtig, dass er regelmäßig Zeit hat, diese Aktivität zu betreiben. Sonst wird er schneller müde und unkonzentriert. Für viele ist Hobby mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten gleichzusetzen. Andere finden eher an passiven Hobbys wie Fernsehen oder Computerspielen Freude. Wer welches Hobby hat, hängt vom Alter und zum Teil auch von der finanziellen Situation der Person ab. Schwimmen zum Beispiel war früher nicht mein Ding. Seitdem ich aber im Verein schwimme, macht es mir richtig Spaß. 2. Welche Tiere sind beliebte Haustiere in Familien mit Kleinkindern? Hobbytierhaltung bedeutet Spaß und Verantwortung. Es ist lobenswert, wenn Kinder zu dieser Verantwortung erzogen werden. Trotzdem sind nicht alle Haustiere gleichermaßen Familien mit Kleinkindern zu empfehlen. Die beliebtesten Lieblinge sind Hunde und Katzen. Dann folgen Meerschweinchen. Sie werden oft nicht allein gehalten. Zwar sind sie scheue Tiere, aber sie mögen gestreichelt werden. Fische und Vögel sind ebenfalls typisch. Zierfische sind sehr dekorativ, Kleinkinder mögen sie beobachten. Und wenn sie mal keine Zeit haben, sich darum zu kümmern, kommen diese Haustiere auch gut zurecht. Unter den Vögeln sind vielleicht Papageien, Kanarienvögel und Finken die häufigsten. 3. Wie kann Kochen zum Hobby werden? Kochen ist Kunst und Kreativität. Schon manche Frauen sollen Männer mit ihren Kochkünsten verführt haben. Liebe geht eben durch den Magen. Und mit der Zeit, wenn es nicht mehr bloß um die tägliche Ernährung der Familie geht, wird Kochen für viele Frauen und auch Männer zum Hobby. Man kann neue Rezepte ausprobieren oder alte, bewährte leicht modifizieren oder ergänzen, um was Neues und Einzigartiges zu schaffen. Hobbyköche haben keine Angst, in der Küche zu experimentieren. Da sind ihre Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie lassen gerne ihre Familien neue, einfallsreiche Speisen bewerten und schrecken auch nicht vor Kritik zurück. Wenn was bei den Gästen nicht so gut ankommt, kann die Rezeptur noch verfeinert werden. Alles in allem ist Kochen ein sehr kreatives Hobby. 4. Wie beliebt ist Sport als Hobby? Sport ist eine aktive Freizeitbeschäftigung. Dass er gesünder und muskulöser macht und noch dazu Stress abbauen kann, ist eine alte Weisheit. Es wundert nicht, dass Jugendliche über die 5 Wochenstunden Schulsport hinaus auch noch in ihrer Freizeit Sport treiben. Viele von ihnen seit mehreren Jahren und sehr intensiv. Sport ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass Hobby mit der Zeit zum Beruf werden kann. Das Sportangebot ist recht vielfältig. Joggen mit einer Freundin kann man leicht in sein Tagesprogramm einbauen und es kostet nichts. Schwimmen und sonstige Wassersportarten sind nach wie vor beliebt. Ich ziehe Reiten, Yoga und Tanzen vor. Und die Jungs aus der Klasse machen Bodybuilding. Naja, zumindest haben sie damit angefangen. 5. Wie können Sie in Ihrer Freizeit die Natur entdecken? Viele fliehen aus der Stadt, wenn sie Entspannung brauchen. Durch Wanderungen oder eine Fahrradtour können sie die Natur erleben. Größere Wiesen und Wälder gibt es ja überall unweit der Großstädte. Nach einer längeren Wanderung kann man ein Picknick machen und dabei den Singvögeln zuhören. Im Wald lassen sich Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Wir können da Mineralien sammeln, Blätter und Blumen fotografieren, sogar die Geräusche im Wald aufzeichnen. Ich arbeite momentan an der Zusammenstellung eines Tierstimmenarchivs, das ich für einen naturwissenschaftlichen Wettbewerb in der Schule brauche. Dieses Hobby ermöglicht mir, Neues über Flora und Fauna zu lernen.